Tja, ihr Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Über was habt ihr Lust, euch mit mir heute Nacht hier live in der Sendung zu unterhalten? Das ist die Telefonnummer, unter der ihr mich live hier in Köln erreicht. 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Fritz ist der Erste heute Nacht, 23 Jahre alt. Hallo. Ich grüße dich, hi. Ja, also ich hatte gestern schon mal angerufen, aber kam halt dann nicht mehr durch. Ja. Und zwar... Gestern hatten wir das Thema? Erotische Eigenexperimente. Ja, genau. Ja, genau. Und ja, da wollte ich halt noch was einbringen, und zwar Cybersex. Cybersex? Ja. Ja. Also, das ist ja so ein Wort, das geistert im Moment durch alle Gazetten, ne? Aber was genau ist es? Hast du es erfahren? Machst du es? Ja, also, ich meine, es gibt da schon verschiedene Formen. Also ich mache das halt mit Webcam. Das sind diese kleinen Kameras, die auf dem Computer, auf dem Rechner installiert sind. Ja, genau. Und die Bilder werden dann eingespeist ins Internet. Genau. Ja. Also gibt's dann gibt's so ein Programm, das kann man sich halt im Internet auf der Microsoft-Seite zum Beispiel runterziehen, kostenlos. Und das heißt NetMeeting. Und ja, da gibt's halt verschiedene Server und also auch so verschiedene ja, wie soll ich sagen, Themen oder sowas. Also wie zum Beispiel Video für Erwachsene. Ja. Und ja, da kann man sich halt eintragen, kann beschreiben, was man, was weiß ich, was man isst, was man will. Und ja, dann kommt man in so eine Liste und andere könnte ich dann sozusagen anrufen. Und ja, dann kann man entweder abnehmen oder halt denjenigen wieder rauskicken. Ja, und wenn man angenommen hat, dann baut sich halt so eine Verbindung auf. Ja. Und ja. Also es ruft, ich könnte dich mittels, also über dieses System, wie du es gerade geschildert hast, könnte ich dich anrufen. Ja. Und ja, okay. Ich schalte das dann so ein in meinem Rechner und kann dich dann auch sehen über die Webcam. Genau. So, was? Also wenn ich sie angeschaltet habe. Wenn du sie eigentlich, natürlich, ja klar, ja, ja. Ja, und dann, was passiert dann? Ja, es ist unterschiedlich. Also ich meine, manche, da, wenn sich das Bild aufbaut, ja, sieht man halt ja, gleich Genitalien und halt alles, ja, also Schwanz und so weiter. Also ich meine, ich bin schwul, deshalb. Ne, ist die Frage, was machst du denn? Ich rufe dich ja jetzt an. Was passiert dann? Ja, also bei mir ist es erstmal so, dass du einfach nur mein Gesicht siehst, ja, weil ich nicht so jemand bin, der da gleich da voll zur Sache geht. Ja. Ja, und dann kann man noch ein Chatfenster öffnen. Und ja, kann man sich da halt erstmal unterhalten. Ja, und nach, wenn man halt merkt, dass das Gegenüber irgendwie einem sympathisch ist oder irgendwie gut aussieht, ja, kann man dann halt auch näher zur Sache gehen. Achso, dann wird die Kamera aufgezogen. Kann man die ein bisschen größer machen? Geht das? Den Ausschnitt? Also, doch, Fenster kann man auch schon größer machen. Ja. Ja. Also ich meine, dadurch, dass die halt variabel ist, kann man die halt überall hinstellen, ja. Das heißt, es kann also passieren, dass du mit einem Anrufer quasi via Internet Sex machst. Ja, genau. Das heißt, du onanierst vor deiner Webcam und der andere auch und euch turnt das gegenseitig an. Genau. Habe also ich so richtig verstanden und interpretiert? Ja, genau, das ist richtig. Eine pfiffige Idee ist das. Hm? Eine pfiffige Idee. Und absolut safer Sex ist das, ne? Ja, natürlich. Wie geht denn das so? Gibt der andere dann auch schon mal so Regieanweisungen und sagt, Fritz, jetzt mach mal das und das und pack dich da an und zieh da dran oder weiß ich was? Ja, ja klar, es geht auch. Also ich meine, es gibt auch so welche, die haben keine Cam und da kann man also auch reingehen. Und ja, dann sagen die dir praktisch, was du machen sollst. Das heißt also, es kann passieren, dass man nur dich sieht, du aber den anderen nicht siehst. Ja, genau. Machst du das auch? Turnt dich das auch an? Ja, in gewisser Weise schon. Also es ist, ja, wie soll ich sagen, für die anderen ist es natürlich was Voyeuristisches sozusagen. Na klar, ja. Und für dich exhibitionistisch. Ja, genau. Das ist aber, kann man sich so vorstellen, dass du dann vor deiner kleinen Webcam-Kamera deinen eigenen Porno quasi produzierst, ne? Ja, so könnte man das sagen. Für denjenigen, der da gerade zugeschaltet ist. Ja. Bis zum schönen Ende, oder wie? Ja, genau. Also ich meine, das ist halt, wie soll ich sagen, das Gute daran ist, wenn man keine Lust mehr hat, dann kann man einfach abschalten, ohne schlechtes Gewissen zu haben. Was ja irgendwie beim Live-Sex sozusagen nicht so geht, ja. Ja, und der andere guckt in die Röhre, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, genau. Interessante Idee. Werden sicher bald viele Leute machen. Ich habe ja auch schon immer gedacht, dass sich das Bildtelefon schneller verbreitet, als es sich offensichtlich verbreitet. Ja. Und über Bildtelefon könnte man das ja genauso machen. Was auch noch witzig ist, es gibt auch noch ein Mikrofon dabei. Ja. Nur da ist halt die Verbindung nicht so gut, weil es halt immer wieder Unterbrechungen gibt. Aber wie soll ich sagen, wenn man auch noch Stöhnen oder sowas im Ohr hat, dann geilt das ja eigentlich auch noch auf. Sonst geht das ja. Wie kommuniziert ihr denn sonst? Aber du redest doch auch mit dem anderen. Über Telefon dann oder wie? Nein, entweder über Chat oder halt über dieses Mikrofon. Ach so geht das dann. Ja. Ich meine, man kann das auch noch, wenn man ISDN zum Beispiel hat, kann man dann auch noch telefonieren. Könnte man auch noch. Das ist teurer, wenn derjenige weiter weg ist. Wenn der sagt, Fritz, dreh dich mal um, ich will dich von hinten sehen, musst du das ja hören. Das geht dann halt dann über dieses Mikrofon. Ja, oder er schreibt es mir halt auch. Das ist ein bisschen mühsamer. Wie oft machst du das? Also, es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt jeden Abend oder sowas mache, aber ab und zu, wenn ich halt irgendwie mal in Stimmung bin oder so. Also es ist halt witzig. Es ist halt nicht sowas wie ein Porno, ja, sondern der andere reagiert ja. Also das, was du siehst, darauf reagierst du und derjenige reagiert halt auf dich. Und das ist halt total anders. Wie lange dauern solche Aktionen? Das kann unter Umständen lange dauern, ne? Immer sich mal so ein bisschen warm geredet hat. Ja, also entweder es geht ganz schnell, da kann es auch in 5 Minuten passieren. Oder es kann schon mal eine Stunde oder sowas gehen. Hast du schon mal so jemanden dann irgendwo zufällig auf der Straße getroffen, mit dem du es via Internet getrieben hast? Ihn wiedererkannt? Nee, also ich meine, ich mache das jetzt auch nicht so lange. Ich habe das erst vor einem Monat ungefähr. Wie hast du das überhaupt entdeckt? Wie bist du darauf gekommen? Ja, also ich habe vor 3 Monaten habe ich halt Internet bekommen und ja, von dieser witzigen Sache Chat. Und da gibt es ja auch extra Kanäle und sowas. Zum Beispiel Gay Rhein-Main, da wo ich immer reingehe. Und die haben mir das halt dann irgendwie mal gesagt. Und ja, dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt kaufst du einfach auch mal eine Webcam. Und ja, dann bin ich da reingegangen. Und so ging die Post dann ab. Mehr oder weniger bald. Ja. Also ich meine, natürlich muss derjenige, den man da trifft, muss die halt auch gefallen. Ist klar, ja. Aber gibt's auch welche, die überhaupt gar nichts... Ist natürlich ein ganz interessanter und auch ein ganz moderner Aspekt unseres gestrigen Themas. Ja. Ne, der eine holt sich eine alte, ausgelatschte Matratze, wie wir es gestern gehört haben, und malt Gesichter darauf und befriedigt diese Matratze. Ja. Du bist der Moderner, ne? Ja. Du machst das dann via Internet. Ja, ich finde es auch geiler irgendwie, muss ich sagen. Ja, klar. Man hat dann nämlich noch jemanden. Also ich fände es übers Internet auch geiler, als mit der Matratze es zu treiben, ehrlich gesagt. Dankeschön für die Schilderung, Fritz. Bitte. Viel Spaß weiterhin. Ja, danke. Tschüss. Jetzt haben wir am Telefon Steffi, 19 Jahre alt. Und, hi, Domian. Und auch Jörg ist irgendwo im Hintergrund, ne? Ja, hallo. Ja, hallo. Jetzt rede ich mit Steffi, ne? Ja, genau. Ja, Steffi, dein Thema oder euer Thema. Ja, ich bin total nervös. Macht also gar nichts. Ja, super. So, auf jeden Fall wollte ich mit dir an Sex, an ungewöhnlichen Orten. Steffi, ich liebe nervöse Frauen. Toll. Finde ich gut. Und wir reden gerade über Sex an ungewöhnlichen Orten. Wunderbar. Ja, super, ne? Wo denn? Naja, auf jeden Fall, also im Kloster habe ich mal Sex gehabt. Pfui. Ja, pfui, ne? Das ist eklig. Im Kloster? Ja, im Kloster war das. Da war ich auf Tage religiöser Orientierung mit der Klasse. Ja. Und da durften auch, also so Freunde von uns durften da gar nicht hinkommen, so. Das war also total intern so. Ja, und dann habe ich halt meine Freunde eingeladen, weil ich mir dann schon ein bisschen vermisst habe. Ja, und dann habe ich ihn halt damit in das Kloster reingenommen und dann hatten wir da Sex. Und das war so einfach, ihn da reinzuschleusen? Ja, das war so, ich habe da so überall so Posten aufgestellt, so ungefähr alle 10 Meter, weil es war eigentlich echt ein Problem, wenn unsere Lehrer das rausgekriegt hätten. Die wollten mich sowieso schon nach Hause schicken, aber wenn die das rausgekriegt hätten, hätten die mich sowieso schon nach Hause geschickt, denke ich. Wo genau ist es denn dann in dem Kloster passiert? Ich gehe mir davon aus, dass du in einem Mehrbettzimmer untergebracht warst. Ja, meine Zimmerkollegin, die wussten auch davon Bescheid. Also, ach, die sind rausgegangen dann? Ja, die wussten davon Bescheid, sind rausgegangen und ich habe ja schon mal vor die Tür gestellt und... Ich gehe mal davon aus, dass der Freund Jörg heißt. Ja, genau. Das ist der Jörg, der jetzt neben dir sitzt. Nein, das ist also mein neuer Freund. Ach, das ist der neue Freund. Also genau, den, ja, das war mein Alter. Den kann ich jetzt gar nicht befragen. Ja, nee. Dazu. Wie lange dauerte die Aktion im Kloster? Oh, ja, ich weiß nicht, wie lange das so dauert. Ich habe da nicht so genau auf die Uhr. Ja, war es ein Kloster-Quickie oder was? Ja, das ging eigentlich so. Ich denke mal schon so, weiß nicht, so halbe, dreiviertel Stunde. Mhm. Also es war schon ein bisschen schneller, so, aber so war schon okay. Alle haben dicht gehalten, es ist gut gegangen. Ja, ja, wir haben auch überall Posten so aufgestellt, ja. Wir haben auch keinen verpetzt und so. Und das hat dir oder euch etwas Besonderes gegeben, dass ihr das in solchen Mauern gemacht habt, wo man es eigentlich nicht machen sollte oder machen darf? Ja, ja, das war schon irgendwie cool. Ja, ne? Das war cool. Ja, warum? Noch mehr zu erzählen. Ja, ich ahne das schon, ja, ich höre. Ja, also das Zweite war, das ist auch noch nicht mit meinem Freund passiert, das war noch im Sommerurlaub und da hatte ich so einen Typen halt da kennengelernt, mit dem war ich da auch so anderthalb Wochen, da war er auch schon wieder weg, habe ich halt was mit dem gehabt da. Mhm. Und ja, da waren wir um 3 Uhr mittags, da waren wir da am Strand, ja, und dann hatten wir da auch Sex um 3 Uhr mittags. Am Strand? Ja, am Strand. Inmitten von 100 anderen Leuten? Ja, so ungefähr. Ehrlich, waren so viele andere Leute da? Ja, das war schon, also waren auf jeden Fall Leute da, die das auch gesehen haben oder sehen hätten können und keine Ahnung. Also wie macht man das denn dann, dass es doch relativ wenig Leute sehen? Ich hatte einen Rock an. Ach, einen Rock an. Ja, ja. Ich meine, das sieht man ja, wenn da jemand oben drauf sitzt. Ja, am Strand, das ist nicht so ganz außergewöhnlich. Mit dem Kloster fand ich schon ein bisschen prickelnd, ne? Was, ja. Was hast du doch auf der Pfanne? Ja, nächste Story erzählt das mein Freund. Ja, jetzt kommt der neue Freund Jörg, Freund von Steffi. Tschüss, ja. Steffi. Jo, hallo Domian. Jörg, du hast ja eine heiße Braut da. Ja, ziemlich scharf. Wie lange seid ihr zusammen schon? Ja, wie lange sind wir jetzt zusammen? So 2 Monate um den Dreh. Eine ganze junge Liebe. Ja. Und du willst auch noch was zu diesem Thema Sex an ungewöhnlichen Orten erzählen? Ja, genau. Und zwar, ja, wir haben uns auf Korfu kennengelernt, in Griechenland. Mhm. Und ja, dann waren wir halt mal am Strand und so. Und ich hatte halt Kamera damit und so. Und auf dem Rückweg, weißt du, wir sind so mit dem Motorrad eingefahren halt. Auf dem Rückweg habe ich mir dann gedacht, ja, könnte ich mal ein paar Fotos und so machen. Mhm. Eben auch den Motorrad und so. Und ja, war dann halt auch ganz lustig und so. Und dann sind wir uns halt auch was näher gekommen und Steffis Hand ist in die falsche Richtung gerutscht. Und ja, dann haben wir uns hier überlegt, wir können ja eigentlich mal auf der Straße da, ne? Auf der Straße, auf dem Motorrad? Ja, so ging 4 Uhr mittags und so, haben wir überlegt. Mhm. Aber das Motorrad, das war ein bisschen wackelig und so. Ich stelle mir das auch, das war sehr heiß wahrscheinlich auch, das Motorrad. Ja, war ziemlich krass. Aber ja, das hat dann nicht so ganz geklappt und dann mal erst den Stehen ausprobieren. Mhm. Und ja, dann ist da erst so ein Rollifahrer vorbeigeheizt. War ganz lustig eigentlich, aber... Hat er das denn kapiert, was ihr da macht? Ja, ja. Das kommt man natürlich offiziell, glaube ich, sehen. Ja. War kein Thema. Nee, und okay, dann habe ich gesagt, ja, scheißegal, ich habe mich auf Straße gelegt und Steffi oben drauf und ja, dann halt mal losgelegt. Und der ist dann nachher nochmal vorbeigefahren, aber scheißegal. Auf einer Straße in Korfu? Auf Korfu? Auf Korfu, genau. Euch macht das Spaß? Ja, sicher. Wir hatten danach auch nochmal, wir waren zum Beispiel in Centerparks in Holland und so, mhm. Das war auch ziemlich cool. Mhm. Und da gibt's ja auch so Kabinen halt und dann mhm. auch so mit Wickeltisch und so weiter und dann haben wir halt auch nochmal auf dem Wickeltisch da ausprobiert. Ist es denn so bei euch, dass euch das auch anmacht, die Vorstellung eventuell so erwischt zu werden dabei? Ja, ist auch mal ganz lustig. Oder dass es eventuell schon jemand sehen könnte, das macht ja, jemand an. Ja, hatten auch welche da mitgekriegt, nämlich mal. Ja. Steffi und Jörg. Also wenn wir demnächst irgendwo kopulierende junge Menschen sehen, dann ist das Steffi und Jörg. Jo. Etwa, ne? Viel Spaß. Tschüss. Jo, alles klar. Tschüss. Benny, 30 Jahre alt. Das war Benny, 30 Jahre alt. Dann haben wir jetzt 15 Jahre alt, den André. Ja, hallo. André, grüß dich. Was ist dein Thema? Ja, also ich bin schwul. Mhm. Und ich werde von meiner Klasse, von meinen Mitschülern nicht akzeptiert. Weil du schwul bist? Ja. Seit wann wissen die das? Also, die haben das eigentlich gleich mitgekriegt und ich bin halt ziemlich aufgeregt. Und sie wusste, also ich hatte auch mal einen Freund. Mhm. Du bist ja erst 15 Jahre alt. Ja. Das ist relativ früh, finde ich, dass man so eine Klarheit über die eigene sexuelle Identität hat. Aber ist okay, wenn du es hast, hast es. Wann war dir denn klar, dass du schwul bist? Ab welchem Alter? Ich glaube, also 13 oder so war ich da ungefähr. Wie ist dir das klar geworden? Also wenn die anderen zum Beispiel erzählt haben, oh, das Mädchen, das sieht gut aus oder so. Also es hat mir, mein Gott, sie sah vielleicht gut aus, aber ich fand es irgendwie nichts Besonderes. Mhm. Du hast dann eher den Jungs nachgeguckt? Ja. Mhm. Und den ersten Freund hattest du auch schon? Ja. Ja, auch aus dem Kreis so eurer Schule? Nee, das ist nicht von meiner Schule, von einer anderen Schule. Mhm. So, dann ist das irgendwie durchgesickert bei dir in der Klasse oder in deiner Stufe, deiner Schule? Ja, die haben mich mit dem gesehen. Mhm. Und seitdem passiert jetzt was? Was genau reden die oder was tun die? Ja, also sie schließen mich total aus und also es ist auch schon vorgekommen, dass sie mich verschlagen haben, mhm. deswegen, weil ich schwul bin. Und die, das heißt, die schlagen dich und sagen zu dir, du schwule Sau oder sowas? Beschimpfen die dich auch, richtig? Ja, du Schwuchtel, du Blöde und sowas. Mhm. Also, sowas eben. Gibt es denn niemanden in deinem Umfeld, der zu dir hält? Doch, ich habe eben noch zwei Freunde. Mhm. Und ja, mit denen kann ich darüber eigentlich reden. Mhm. Ich frag dich mal gerade, du musst nicht sagen, du sollst doch gar nicht sagen, woher du kommst. Wohnst du in der Nähe einer größeren Stadt? Oder gar in einer großen Stadt? Nein, eigentlich nicht. Mhm, dann ist es natürlich noch ein bisschen schwieriger, die ganze Geschichte. Ist es auch schon so weit, dass deine Eltern das wissen? Nein, meine Eltern wissen noch nichts davon. Hast du Angst, dass das jetzt über die Schule irgendwie auch dahin sich verbreiten könnte? Ja, dass die Schule es erfährt. Nee, dass es über die Schüler irgendwie zu deinen Eltern auch sickert. Ja, also wäre mir eben nicht recht und... Mhm. Also ja, die Angst ist da. Ja. André, das ist natürlich eine harte Situation, in der du bist. In der es eigentlich nur die eine einzige Lösung gibt, aber die ist halt beschwerlich und die ist auch nicht von heute auf morgen zu bewerkstelligen. Ich finde das schon sehr, sehr klar und toll von dir, dass du mit deinen 15 Jahren sagst, ich bin schwul und ich habe einen Freund und das ist mein Leben, das ist mein Lebensweg. Ja. Indem du ganz offensiv damit umgehst, indem du ganz klar wirklich dich dazu bekennst, indem du versuchst, wenn du dich körperlich nicht wehren kannst, aber mit Worten wehrst und einfach das denen vor den Latz knallst, ja klar, ich stehe auf Männer, na und? Ich stehe auf Frauen, ich stehe auf Männer, was ist dabei? Ja. Nur das ist die einzige Möglichkeit für dich, wirklich da in irgendeiner Weise über die Runden zu kommen. Nicht ängstlich sein, sondern ran an die Leute und versuchen, Freunde zu finden. Ja, ich habe ja auch die zwei Freunde und die halten auch schon zu. Ja, vielleicht noch mehr. Es gibt vielleicht, dann versuch doch mal, dass du vielleicht auch Freundinnen findest, Mädels, die zu dir halten. Dass du einfach Koalitionen bildest, dass du einfach mehr Leute um dich herum hast. Ja, also die Mädels, die sind nicht ganz so schlimm wie die Männer, wie die Jungs. Ja, siehst du. Also besteht da vielleicht die Möglichkeit, noch ein paar Beziehungen mehr aufzubauen. Und jede Beziehung, die du mehr hast, macht dich stark. Und je mehr Rückhalt hast du. Und sei einfach rotzfrech. Und lass dir überhaupt nichts gefallen. Ja. Und knall denen wirklich Schimpfworte direkt wieder vor den Sack, wenn sie dich irgendwie dumm angemacht haben. Ja, aber dann schlagen die mich zum Teil auch. Ja, das ist natürlich eine üble Sache. Dem wirst du dich wahrscheinlich nicht so widersetzen können. Aber wehr dich erstmal. Bluff auch mal. Damit die sehen, dass sie mit dir nicht alles machen können. Ja. Und je älter du wirst, desto mehr Rückhalt wirst du auch für dich gewinnen durch dieses Verhalten. Ja. Also ich möchte dich nur ermutigen, auf deinem Weg weiterzugehen. Du merkst das, ne? Ja. Die große Lösung gibt es jetzt nicht. Die Lösung heißt nur, steh zu dir und mach weiter so, André. Das finde ich gut. Mhm. Und sag es irgendwann deinen Eltern auch, wenn du auch noch. Was meinst du, wie deine Eltern reagieren? Ja, da möchte ich noch ein bisschen warten. Mhm. Was meinst du, wie die drauf sind dann, wenn die das erfahren? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Aber ich schätze mal, dass es das nicht so toll finden werden. Mhm. Wäre denn vielleicht eine Möglichkeit, wenn du mal mit einem Lehrer reden würdest in deiner Schule? Gibt es einen Lehrer deines Vertrauens, den du sehr nett findest, mit dem man da vielleicht mal offen drüber sprechen könnte? Mit einem Lehrer möchte ich da eigentlich nicht unbedingt drüber reden. Ja, warum nicht? Vielleicht hat der auch nur den einen oder anderen Tipp. Wenn du einen Lehrer gut findest, fände ich es nicht schlecht, ihn mal anzusprechen, so ganz privat unter vier Augen. Meinst du? Ja, auf jeden Fall. Es müsste dem Teufel zugehen, wenn kein einziger Lehrer in eurer Schule wäre, mit dem man da ordentlich und gut drüber sprechen könnte. Mhm. Hm? Ja. Also, nicht hängen lassen. Ja, okay. Kämpfen, Junge. Das, was du machst, ist richtig und gut und weiter so. Aha. Okay? Ja, danke. Und kann ich vielleicht noch ein Autogramm haben? Ja, das machen wir so. Leg bitte auf. Wir rufen dich gleich nochmal an wegen deiner Adresse. Ja. Okay? Tschüss, André. Okay. Tschüss. Jetzt ist der Peter dran. Und Peter ist 28 Jahre alt. Ich grüße dich herzlich. Hi. Ja, hallo. Ich habe eine komische Story erlebt am Sonntagabend, letzten Sonntagabend. Mhm. Und zwar wollte ich meinen Freund besuchen in Düsseldorf. Mhm. Und bin 4 Stunden später in Leverkusen in einer ganz anderen Bahn wach geworden und weiß absolut nicht, was mit mir passiert ist. Und wie wach geworden? Wann bist du denn eingeschlafen? Von wo kamst du? Ich komme aus Dormagen, bin ich gefahren und wollte nach Düsseldorf. Wie viele Kilometer sind das ungefähr? Sagen wir mal 15 Kilometer. Also eine ganz kleine Strecke. Ja, eine relativ kleine Strecke. Und dazwischen liegt Leverkusen? Nee, überhaupt nicht, kein Stück. Das liegt, also Leverkusen auf dieser Strecke, die ich dann gefahren bin, da müsste ich in Düsseldorf auch nochmal umgestiegen sein, liegt dann ungefähr 40 Kilometer weg, weißt du, die ganze Zeit. Wo enden denn deine Erinnerungen? Du bist in Dormagen eingestiegen. Richtig, da und dann hingesetzt und dann ist Finish. Dann weiß ich nicht mehr, was passiert ist. Ich bin wach geworden, mein Fahrrad ist weg, mein Portemonnaie ist weg und mein Hund ist auch weg. Dein Hund ist auch weg? Da war ein Hund dabei? Mein Hund war dabei. Was für ein Hund war das? Das war ein schwarz-weißer Münsterländer. Und den sind wir seitdem am Suchen auf allen möglichen Bahnstrecken, alle Tierheime angerufen. Meine Freundin, die ist ziemlich fertig und ich mittlerweile auch. Das klingt ja fast unglaublich, Peter. Ja, das ist eine ganz komische Story. Das hat der Polizist auch gesagt, als ich das zur Anzeige gebracht habe. So, die haben mich auch gefragt, ob ich irgendwie auf Drugs wäre oder Alkohol getrunken hätte und oder ob ich schon mal so Ausfallerscheinungen gehabt hätte. Ist das der Fall? Nee, das ist nicht der Fall. Oder also, ob sowas in der Familie liegt, ist auch nicht der Fall. Und also definitiv, jetzt auch hier unter uns, keine Drogen sind im Spiel. Nee, wirklich. Also definitiv. Und du bist kerngesund und hast nie irgendwie richtig, dergleichen richtig. Erlebt. Richtig. So sieht das aus. Und du kannst dich auch nicht an die Situation erinnern, dass du plötzlich ein bisschen schläfrig wurdest? Nee, überhaupt nicht. Ich kann mich nur erinnern, wie ich wach geworden bin, aus der Bahn raus bin und dann erst gemerkt habe, so von wegen, hey, mir fehlt ja einiges. Nochmal, du erinnerst dich daran, dass du eingestiegen bist in Dormagen? Richtig. Du erinnerst dich daran, dass du dich hingesetzt hast? Richtig. Und wie geht's dann weiter? Dann bin ich wach geworden, ausgestiegen in einen panischen Kopf irgendwie, weiß ich auch nicht mehr so genau. Ich war ja auch noch ziemlich tüttelig und wir haben den Hund dann auch noch kurz drauf gesucht und ich war auch wirklich die ganze Nacht super weitsichtig. Also ich habe mich gefühlt, als wenn ich irgendwie auf Drogen gewesen wäre. Aber ich wollte gerade fragen, wie war denn das Gefühl, als du dann aufgewacht, in Anführungszeichen, bist? War das so ein Schlafgefühl? Als ja, hast du also richtig bräsig im Kopf gewesen. Ich wusste auch erst gar nicht, wo ich bin. Das kam ja erst dann so nach einer halben Stunde. Was hast du denn vorher gemacht, bevor du in diese Bahn eingestiegen bist? Da bin ich mit dem Fahrrad zum Bahnhof hergefahren. Und wo warst du gewesen? Bei mir zu Hause. Bei dir zu Hause? Ja, ja. Ist dir irgendwas aufgefallen, als du zum Bahnhof gefahren bist? Nee, oder? Überhaupt nicht, gar nicht. Also es war alles ganz easy, ganz normal. Ist dir in der Bahn irgendwas aufgefallen? Auch nicht, kein Stück. Ich kann mich, wie gesagt, auch an nichts erinnern. So. Ja gut, aber daran kannst du dich erinnern, bis du eingeschlafen bist. Richtig. Mhm. Richtig. Das war letzten Sonntag? Das war Sonntagabend, genau. Jetzt könnte ich mir vorstellen, wenn einem sowas, das ist ja fast schon mysteriös, was du dir erzählst. Das ist, ja, ich weiß nicht. Aber wie gesagt, das Hauptproblem, das liegt halt am Hund und das macht uns fertig, weil wir nicht wissen, was mit dem ist und wir wissen absolut nicht, wo wir suchen sollen. Ne? Ich finde, alles ist ein Hauptproblem. Ja, das klar. Ist traurig, dass der Hund weg ist, aber es ist auch gespenstisch, was mit dir da passiert ist. Ja, natürlich, aber das steht im Moment bei uns echt im Hintergrund, so, da kann ich mir später Gedanken drüber machen. Was hast du denn was hat die Polizei denn jetzt gesagt? Schütteln die nur im Kopf, oder? Ja, die haben das so zur Kenntnis genommen, haben mich darauf aufmerksam gemacht, wenn ich Falschaussagen mache, dass ich dann dafür bestraft werden kann. Also die glauben dir gar nicht? Ja, so sieht's aus, ja, denke ich mir. Und da wird, glaube ich, auch nichts passieren, weil das wird... Also für mich klingst du glaubwürdig. Obwohl, ja. Obwohl ich gerade auch, während du das so erzählt hast, so innerlich gedacht habe, das kann nicht sein. Ja, das glaubt mir halt keiner, ne, so... dass das irgendwie, aber meine Freundin, die hat mich dann um 1:30 abgeholt, da habe ich mittlerweile ein Telefon gefunden von Leverkusen aus und die ist Zeuge gewesen, dass ich weder betrunken war noch irgendwie. Was hast du denn, wenn dir das so passiert ist, wenn mir das passiert wäre, würden mir 1000 Spekulationen durch den Kopf rasen. Welche sind denn das bei dir? Also Spekulationen, wirklich so wie ich mich gefühlt habe danach, irgendwelche K.O.-Tropfen oder sowas. So. Ja, aber wer hat dir die gegeben und das wann? Das weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung, das ist es ja. Deswegen fragte ich gerade, was du vorher gemacht hast, ne? Vorher habe ich wirklich nichts gemacht, nichts Außergewöhnliches. So, und Das klingt ja fast beinahe wie in so einem Spionage-Film, wo die so beschossen werden mit so kleinen Nadeln, die man gar nicht merkt. Und dann so ungefähr, ja. Nee, der Polizist meinte auch so, ich muss das ja jetzt offen lassen, es könnte ja ein Raub sein, es könnte ja Unterschlagung sein, es könnte ja alles Mögliche sein. Genau, Stichwort Raub. Außer deinem Hund fehlt dir sonst irgendwas? Ja, Fahrrad und Portemonnaie. Was war in dem Portemonnaie? Da war nicht viel, also 100 Mark ungefähr waren drin und ein paar Ausweise und sowas. Mhm. Also nichts Wichtiges. Das Wertvollste war mein Hund. Ist schon seltsam, dass der Hund dann geklaut wurde, ne? Ja, wir haben Spekulationen gemacht, so von wegen, dass der Hund da geschlafen hat und der Typ das Fahrrad mitgenommen hat. Und der Hund gesagt hat, ich gehe und ist dem Fahrrad einfach hinterher. Mhm. Aber wieso sollte der Hund schlafen? Ja, weil er auch, wenn wir Bahn fahren, schläft er immer. Dann legt er sich unter die Bank und schläft. Das ist ganz ja, aber der wird doch wach, wenn sein Herrchen beklaut wird. Ja, es ist halt ein ganz lieber, also ich weiß nicht. Und wie gesagt, so wenn einer dann 5 Meter weiter das Fahrrad mitnimmt und er denkt halt so, ich gehe, so könnten wir uns das erklären, dass er irgendwo ausgestiegen ist. Also ich bin in diesem Fall völlig ratlos. Ja. Aber vielleicht ist es wirklich sehr, sehr gut, dass du durchgekommen bist und angerufen hast. Ja, ich habe es die Woche schon mehrmals probiert. Ja, wir haben ja nun wirklich vielfältige Zuschauer und Zuhörer aus allen möglichen Schichten und Szenen. Vielleicht hat einer eine Idee, wie sowas passieren kann. Ja, es wäre gut, wenn die Leute sich irgendwie bei euch melden können. Ja, oder dass ich vielleicht sogar noch heute Nacht in der Sendung mit einem rede, der da eine Theorie hätte. Ja. Wie man einen Menschen plötzlich zum Schlaf bringen kann, ausraubt und ohne, dass der Mensch das merkt. Ja, ich höre weiter gespannt zu. Hör mal weiter zu. Und wenn sonst bei uns in den nächsten Tagen noch was auflaufen sollte, leiten wir das natürlich gerne weiter an dich. Das wäre super. Peter, hoffentlich finden wir deinen Hund wieder. Ich danke dir tausendmal. Wie heißt der Hund nochmal? Bundy heißt er. Bundy. Schwarz-weißer Münsterländer. Mhm. Okay, Peter. Alles klar. In diesem Sinne, tschüss. Mach's gut. Tschüss. Seltsame Geschichte. Seltsame Geschichte. Stefan, 16 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Morgen. Thema. Dein Thema. Meine Freundin ist schwanger. Deine Freundin ist schwanger? Ja. Von dir? Von mir, ja. Ja. Also ich bin jetzt gerade mal 16. Ja. Sie ist auch 16. Seit wann weißt du das? Wie? Seit wann weißt du das? Seit 4 Tagen weiß ich das. In welcher Woche ist sie schwanger? Ich denke mal die 2. oder sowas. Mhm. Und ja, sie hat nicht vor, das Kind abtreiben zu lassen. Mhm. Wie hast du das denn aufgenommen, als sie dir das erzählt hat? Naja, also wir haben schon vorher spekuliert, zum Beispiel, jetzt ist die Regel eigentlich fertig und so. Aber die Regel kam dann natürlich nicht. Mhm. Jetzt ist die Regel schon 7 Tage aus und jetzt haben wir einen Schwangerschaftstest dann gemacht. Mhm. Also vor 4 Tagen. Da war die Regel 7 Tage aus und dann... Also du warst ja schon ein bisschen auch vorbereitet. Innerlich. Mhm. Dennoch, als es dann klar war, wie ist dir zumute oder wie ist dir jetzt zumute? Ja, ich bin jetzt von daheim abgehauen. Du bist von daheim abgehauen? Ja, ich bin jetzt gerade bei meinem Kumpel. Deshalb? Weil ich erstmal Ruhe haben will und so. Wissen deine Eltern das denn schon? Nein, die wissen nichts davon. Und warum bist du dann abgehauen? Es soll keiner wissen, wo ich im Moment bin. Nee, warum du dann abgehauen bist? Ich brauche erstmal Ruhe von dem ganzen Abstand und so. Also bist du auch von deiner Freundin abgehauen, oder wie? Ja. Ach so. Also es geht jetzt gar nicht um die Eltern, sondern einfach, du hast dich aus deinen Kreisen entzogen. Ja. Mhm. Wissen die Eltern von deiner Freundin Bescheid? Klar, die wissen da Bescheid und so, aber ihre Eltern wissen nichts davon, dass wir zusammen sind, weil die hassen mich abgrundtief und so. Aber die wissen nicht, dass ihr zusammen seid? Ja, genau, ihre Eltern wissen es nicht. Ihre Eltern, aber die wissen jetzt, dass sie schwanger ist, oder auch nicht? Wissen sie auch nicht. Wissen sie auch nicht. Das ist nur ein oder das ist mein bester Kumpel. Bitte? Es weiß bisher nur ein und das ist mein bester Kumpel. Was hältst du denn jetzt von der Entscheidung deiner Freundin oder der vielleicht Entscheidung, dass sie das Kind behalten möchte? Ja, ich habe sie schon darauf hingewiesen, dass zum Beispiel das ganze Leben wird versaut. Mhm. Beiden. Also sie ist gerade mal 16, sie kann das Kind gar nicht richtig großziehen und so. Mhm. Hat er keine Freizeit mehr, ist alles scheiße dann. Also dir wäre es lieber, du würdest es für richtig halten, wenn das Kind nicht auf die Welt käme? Ja, genau. Mhm. Was für ein Verhältnis hast denn du zu deinen Eltern? Sehr gutes, ja. Und sehr gutes. Sehr gutes. Ja. Und warum hast du sie noch nicht mit einbezogen in das Problem und mit ihnen beraten? Das weiß ich selber nur erst. Mhm. Wollte ich noch warten. Mhm. Aber wissen denn deine Eltern, dass du bei deinem Kumpel bist oder auch nicht? Die wissen es auch nicht. Machen die sich aber Sorgen, wenn du weg bist? Ja. Ich bin zwar dann morgen weg, also. Die denken, ich komme heute noch heim. Mhm. Und wann willst du wieder nach Hause gehen? In der Woche oder so. Mhm. Ja, ruf doch mal an zu Hause. Sag nur, dass alles in Ordnung ist. Du bist ein bisschen abgetaucht. Sonst machen die sich wirklich Sorgen, dass dir irgendwas passiert sein könnte. Kann ich auch machen, ja. Mhm. So, jetzt ist aber das Problem wirklich, was ist mit deiner Freundin? Hast du deiner Freundin das gesagt, dass du es gar nicht so gerne haben möchtest? Ja, ich habe sie auch darauf hingewiesen, dass sie abtreiben soll. Mhm. Aber sie meint, sie bringt es halt fertig mit dem Inneren und so. Sie kann das dann umbringen. Das mhm. Weißt du, Stefan, was super wichtig ist, dass ihr beiden jungen Leute damit jetzt nicht alleine seid mit diesem Problem. Ich finde ganz, ganz wichtig, dass erstmal deine Freundin ihre Eltern einweihen sollte. Wenn da kein Vertrauensverhältnis besteht. Der Vater wird mich umbringen dann, ey. Dich umbringen? Aber wie würde der Vater denn auf das Mädchen reagieren? Auch schlecht und aggressiv? Also der wird ziemlich ausflippen, aber er wird das doch akzeptieren. Ja, gut, wenn das Verhältnis zu den Eltern nicht so gut ist und sie hat sie auch irgendwie eher Angst vor ihren Eltern? Gar nicht, sie ist fest davon überzeugt, dass das Kind will und sieht auch ein, dass das Leben versaut wird und so. Nein, ich frage dich, ich frage jetzt nach ihrem Verhältnis zu ihren Eltern. Hat sie Angst vor ihren Eltern? Nein, also sind sehr lieb, die Eltern. Mhm. Aber irgendwie läuft das. So, deswegen finde ich ganz wichtig, dass sie zumindest mal oder möglichst bald, wenn die Eltern ganz lieb sind, wie du gerade gesagt hast, dass die Eltern informiert werden. Dann fände ich es wichtig, dass deine Freundin und vielleicht du auch, vielleicht ihr beide zusammen, zu einer Beratungsstelle geht, ihr beiden, vielleicht zu Pro Familia. Ja. Das könnt ihr alles doch gar nicht alleine entscheiden. Ihr müsst auch ein paar kompetente Leute um euch herum haben, die mit euch da ganz, ganz auch objektiv, sofern man in diesem Thema objektiv sein kann, aber erfahren zumindest reden. Durch Weglaufen wird das Problem jetzt nicht gelöst, Stefan. Nee. Wie bist du jetzt in Kontakt auch mit deiner Freundin? Könntest du kannst sie anrufen, wenn du willst, ne? Mhm. Das ist für sie ja wahrscheinlich jetzt auch ein Schock, ne? Was ich recht bin? Nee, auch, dass jetzt da ein Kind da ist. Ja, dann steht vor dem Rätsel, wie ich es den Eltern beibringen soll. Mhm. Aber wie gesagt, die Eltern wissen nicht, was wir zusammen sind. Mhm. Gut, wenn da doch so ein Problem mit den Eltern ist, dann würde ich fast raten, dass ihr beide alleine zu einer Beratungsstelle geht, zu Pro Familia. Mhm. Und euch da mal ganz in Ruhe von den Fachleuten, mit den Fachleuten unterhaltet. Und vielleicht dann erst die Eltern einbezieht, wenn euch das angenehmer ist. Schlag deiner Freundin das doch mal vor, dass ihr das nächste Woche macht. Dass irgendwo in eurer Gegend wird es auch eine Beratungsstelle geben. Jetzt frage ich auch nochmal, ich meine, nun ist es passiert, aber wie konnte es denn passieren? Das weißt du ja, also Kondome haben wir verwendet und so. Habt ihr verwendet? Ja, aber es ist irgendwas schiefgelaufen, ich habe da auch keine Ahnung davon. Mhm. Pass mal auf, Stefan, wir machen mal Folgendes. Du legst mal jetzt auf. Ja. Und mein Psychologe, der Peter, der ruft dich gleich nochmal an und nennt dir ein paar Beratungsstellen da in der Gegend, wo ihr wohnt. Und dann kannst du mit deiner Freundin da ja mal drüber sprechen, ob ihr vielleicht für nächste Woche euch da einen Termin holt. Ja. Ja? Okay. Alles Gute. Ja, dankeschön. Tschüss, Stefan. Ciao. Ciao. 1.32 Uhr und 40 Sekunden und jetzt nochmal Pause. Sekunde, 1.34 Uhr, hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Ihr seid heute Nacht am Zug mit den Themen. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Ich habe gerade erfahren, meine Kollegin in der Technik, Janne Buchholz, der ist etwas Ähnliches passiert, wie das, was wir gerade gehört haben von Fritz am Anfang. Nee, das war nicht Fritz, das war Peter. Genau, Peter war das. Und zwar ist das durch ein Gas passiert, das irgendwie durch einen Luftschacht in die Bahn hineingelangt ist und die Anne ist auch eingeschlafen und ausgeraubt worden. Also das scheint dann doch irgendwie kein Einzelfall zu sein. Seltsam war es bei Peter nur, dass er, finde ich, in einer völlig anderen Bahn aufgewacht ist. Wie ist er in diese andere Bahn gekommen? Vielleicht erfahren wir im Laufe der Sendung noch irgendetwas. Jessica! 41 Jahre alt. Hallo. Hallo, Domian. Ja. Wie geht es dir? Mir geht's gut, vielen Dank. Und dir? Auch, danke. Das ist schön. Ich wollte auch erst mal sagen, du solltest keine schwarzen T-Shirts anziehen. Warum nicht? Da hebst du dich so zu schlecht vom Hintergrund ab. Aha, gut. Okay. Das schreibe ich mir jetzt hinter die Ohren und das nächste Mal immer helle Sachen. Und übrigens bist du ein ganz toller Mann mit einer tollen Sendung. Dankeschön. Dein Thema. Ein Thema, das du schon öfters hattest, und zwar geht es um Ejakulieren bei Frauen. Ja, das hatten wir allerdings vor der Sommerpause. Ja. Und wie, ja. Da hatte meine Frau gesagt, dass das aus der Blase kommt. Das ist völliger Schwachsinn. Ich hatte ja schon die böse Vermutung, dass das irgendeine... Blödsinn. Das ist, also aus der Blase kommt da überhaupt nichts. Du kannst uns aufklären, woher es kommt. Ja, da wo es eben herkommt. Na, wo kommt es denn her? Ja, vaginal. Ja, aber die, wir haben uns ja lange mit dem Thema beschäftigt. Und einige Frauen erzählten ja, dass es ungeheure Mengen sind. Ja, es sind ungeheure Mengen. Wo? 1 bis 2 Liter. Wie? 1 bis 2 Liter. Ich kann das nicht glauben. Das ist unglaublich, aber es stimmt. Bei einem Orgasmus 2 Liter? 1 bis 2 Liter, ja. Weißt du, wie viel 1 Liter sind? 1 Liter? Ja. Das ist nicht mal 1 Liter hier. Doch. Ich habe mal so einen flotten Einer mit mir selbst gemacht auf dem Sofa und danach musste ich dann sehr viel putzen. Also das mag ich ja glauben, dass da was rauskommt. Aber das muss ja irgendwo aufgefangen sein vorher. Das wird ja nicht so schnell produziert. Und außerdem wird es auch im Kopf gesteuert. Also wenn ich es nicht möchte, ist mir alles klar. Aber dann schalte ich ab. Die Grundfrage ist ja, wo befindet sich dieses Sekret vorher? Ja, da gibt's eine Drüse irgendwo. Ja, aber doch nicht 2 Liter. Das wäre ja dann so ein Ballon. Es ist nicht gelogen, es ist nicht übertrieben. Das stimmt. Also wir stehen alle immer noch vor einem Rätsel. Ja. Ich glaube immer noch, dass es Pipi ist irgendwie. Nein, das ist also völlig farblos, es ist geruchlos, ja. Es ist geschmackslos. Ich würde jetzt noch sagen, okay, du hast recht, wenn das so ein bisschen wäre, wenn das, weiß ich, so viel wie ein Samenerguss wäre. Nee, es ist viel mehr. Aber 2 Liter? Bis, es muss nicht mehr, diese Menge. Stell dir mal vor, deine Blase ist voll mit 2 Liter Urin. Was für eine Menge das ist. Ja, es ist aber wirklich wahr. Wir mussten schon mal das Bett total auseinanderbauen, die Matratze wenden, weil da konnte man nicht mehr schlafen drin. Und ich muss sagen, also, wenn ich dieses Gefühl nicht habe, dann ist es auch kein richtiger Höhepunkt. Mhm. Also, du hast dabei sein, damit es richtig explodiert. Du hast gerade sowas in einem Nebensatz gesagt. Du kannst das steuern, ob du einen nassen Orgasmus hast oder einen trockenen. Ja. Hm. Weil manchmal habe ich keine Lust drauf, weil danach ist ja alles ziemlich versaut. Ne? Aber der für dich, der wirklich sexuelle Höhepunkt, das geilste schlechthin ist, wenn es nass ist. Ja, richtig. Ja. Wie reagieren denn dann deine Partner darauf? Ja, also mein Mann ist davon eher etwas unangenehm berührt. Mhm. Der findet es nicht so toll. Aber vorher hatte ich meinen Mann, also der wollte das immer. Der hat mich dann noch angefeuert. Weißt du, wir sind ja jetzt, wir erfahren ja in dieser Sendung ganz viele Dinge, die sonst vielleicht unter der Decke bleiben. Mhm. Ich habe das, muss ich ehrlich sagen, ich habe das vorher auch nicht gewusst. Ich wäre wahrscheinlich weggelaufen oder wäre völlig entsetzt gewesen, wenn ich das dann erlebt hätte. Also ich muss sagen, ich hatte das Gefühl schon öfters, dass ich das mal gerne machen möchte, aber ich hatte immer Angst, ich würde ins Bett machen. Mhm. Und deshalb habe ich das immer lang unterdrückt, bis es alles wirklich mal passiert ist. Und dann habe ich gemerkt, das ist nicht Phoebe. Du bist 41, ne, habe ich gesagt. Ja. Wann hast du denn deinen ersten richtig großen Guss gehabt? In welchem Alter? Mit 36. Mit 36, Und da muss ich sagen, da haben wir so ein Buch dazu gelesen, das Tau der Sexualität. Mhm. Sehr interessantes Buch. Mhm. Das haben wir von vorne bis hinten durchgemacht. Mhm. Und der kleine Tod war da beschrieben. Der kleine Tod? Ja, das ist wirklich wie ein kleiner Tod. Halt! Das ist wie ein kleiner Tod, ja? wenn du einen nassen Orgasmus hast. Nicht einen, sondern 40 hintereinander. Wieso ist das ein kleiner Tod? Weil du da das Gefühl hast, du hörst auf. Ach so, ekstatisch ist das. Das ist so beschrieben auch in dem Buch, der kleine Tod. Mhm. Allerdings schreiben die, wenn man 9-mal hintereinander einen Orgasmus hat, aber das habe ich noch nie geschafft. Mhm. Also bei 4-mal bin ich erledigt. Und dann ist es auch so, dass beim ersten Mal kommt noch nicht so viel, beim zweiten Mal mehr und beim dritten Mal, da ist dann alles zu groß. Es muss dann ja eine Turbo-Drüse sein, ne? Die ja, könnte man so sagen. Also ist mir alles nicht nachvollziehbar, verständlich. Das ist Wahnsinn. Aber du erlebst es, du hast es, also es stimmt's auch. Ja, ne? Doch. Nicht gelogen. Aber ich glaube, dass wir irgendwann das medizinisch auch nochmal ganz detailliert erklärt bekommen, wo es dann entsteht und wo es aufgefangen wird vorher und so. Ja, das ist auch, wenn man den G-Punkt aktivieren kann, ich meine, das ist so eine kleine Verdickung, die kann ja der Mann spüren, wenn er wirklich hinkommt. Mhm. Und wenn er da jedes Mal dann draufkommt, dann, oh Gott. 2 Liter Orgasmusflüssigkeit. Nicht immer. Nicht immer, aber immerhin, ne? Aber immer öfter. Jessica, das war wieder mal sehr interessant zu diesem Thema. Das hat sich also über die Sommerpause hinweg doch gehalten. Ja. Vielen Dank für deine Schilderung. Alles klar. Hattest du auch schon mal so ein Erlebnis? Nein, hatte ich ja noch nicht. Ich habe ja gerade gesagt, wenn ich das gehabt hätte, bevor ich das gewusst hätte, ne, dass es sowas gibt. Wärst du davon gelaufen? Nein, das weiß ich wahrscheinlich nicht, aber ich wäre doch sehr irritiert gewesen. Ich hätte gedacht, das Mädel würde unter sich machen. Hätte ich ja gedacht. Ne? Aber es ist es wirklich nicht. Ich meine, das kann man ja unterscheiden. Auf dem weißen Bett sowieso, das sieht man ja dann auch so viel. Aber ich will dir mal sagen, ich habe so, seitdem wir hier in der Sendung so intensiv drüber gesprochen haben, so im Kreise meiner Männerfreunde rumgehört, ne, hat noch keiner erlebt. Ja, es gibt es auch nicht so oft. Aber es gibt es. Ja. Danke für deinen Anruf. Ich möchte noch ein Autogramm. Ja, wir rufen dich auch gleich nochmal an, ne? Jawohl. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Sandra, 19 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, hi. Hier ist Heike. Sandra. Ja, Sandra, dein Thema. Ja, ich rufe an. Ich bin jetzt seit einem Jahr mit meinem Freund zusammen. Wohne mit dem zusammen. Und seit 3 Monaten kenne ich eine Frau und ich würde sagen, dass ich mich halt schon in die irgendwo verliebt habe. Wo hast du die Frau kennengelernt? In der Diskothek. In der Diskothek? Ja. Und trefft ihr euch so privat auch mal oder seht ihr euch nur in der Diskothek? Nee, wir treffen uns auch so mal. Halt, wenn ich mich so davon machen kann, ohne dass mein Freund das so mitkriegt. Wie lange besteht jetzt der Kontakt schon zu der Frau? Seit 3 Monaten. Seit 3 Monaten. Ja, und die erste Zeit halt habe ich das auch nicht so gewusst. Ich habe eigentlich mehr gedacht, so normal Freundschaft nur. Hast du denn vorher schon mal ein Verhältnis oder irgendwas? Nee, gar nichts. Überhaupt nichts. Du meinst, du bist ein bisschen verliebt. Woran merkst du das denn, dass du dich vielleicht in diese Frau verliebt hast? Ich habe halt schon dieses Kribbeln, aber halt doch anders wie jetzt zum Mann. Aber es bestehen schon irgendwie so erotische Sehnsüchte. Ja, so mehr oder weniger ja. So ganz? Also ich habe immer noch ziemlich viele Gewissensbisse halt und lass es halt auch nicht so zu. Gibt, also es gibt auch gar keine Nähe zwischen euch, keine körperliche Nähe. Nee. Du fasst sie auch nicht an. Nee, weil ich halt dieses unheimlich schlechte Gewissen über meinen Freund habe, weil ich ihn auch irgendwo nicht verlieren will. Jetzt mal ganz ehrlich, denkst du an sie, wenn du onanierst oder wenn du mit deinem Freund schläfst? Nee. Das nicht. Aber du könntest dir durchaus vorstellen, jetzt wenn du mal so ganz deine Fantasie laufen lässt, dass du sie durchaus mal streicheln würdest oder vielleicht mal küssen oder irgendwas machen. Ja. Was denkst du denn, was bei ihr los ist? Du beobachtest sie ja auch. Ja, also sie sagt mir halt immer wieder, dass sie das total schwer findet, dass sie jetzt warten soll. Sie versucht es halt zu verstehen, aber das ist für sie halt unheimlich schwer. Ach, du spielst ja schon mit offenen Karten, du hast ihr das so gesagt. Ja. Und wie empfindet sie? Ja, sie hat sich halt auch so verliebt in mich und dadurch wurde mir das erst irgendwie bewusst, dass ich mir das so vorstellen könnte. Ist sie denn ist sie eine lesbische Frau oder ist es für sie auch? Sie ist eine lesbische. Das heißt, sie hat Erfahrungen. Ja. Und sie hat dich noch nicht versucht, ein bisschen anzumachen, anzubaggern? Körperlich? Nee, also nicht richtig, weil ich halt schon von Anfang an das erzählt habe und sie das halt auch so versteht, dass ich dann noch nicht so das kann. Magst du denn oder bist du noch sehr in deinen Freund verliebt? Ja, dadurch, dass wir jetzt schon zusammen wohnen, also ich kann es mir nicht mal ohne ihn vorstellen. Ja, nur das Wohnen, das sagt ja noch nichts über die Gefühle aus. Also ich liebe ihn auf jeden Fall. Begehrst du ihn auch? Ja, schon. Schlaft ihr oft miteinander? Ja. Und macht dir das auch richtig Spaß? Ja. Aber dennoch ist da jetzt irgendwas passiert, was dein Leben durcheinander bringt, ne? Ja. Ist im Prinzip genauso schwierig, als hättest du jetzt einen Mann kennengelernt. Ja, im Prinzip ist das jetzt egal. Es ist die Frage, hältst du jetzt weiter zu deinem Freund und bist du ihm treu? Oder lässt du dich auf andere Dinge ein? Da gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder du spielst mit offenen Karten und verlässt vielleicht sogar deinen Freund. Oder du lässt die Beziehung zu dieser Freundin auf einer platonischen Ebene. Ja, aber wenn ich das gefühlsmäßig jetzt so auf die Reihe kriegen würde, ja. Das ist theoretisch immer schön gesagt. Alles, was ich jetzt gesagt habe, ist eigentlich nicht so, wie du es gern möchtest, ne? Ja, das sind halt die Gedankengänge, die ich halt auch wohl habe. Dass ich mich halt zwischen diesen Sachen entscheiden muss. Also wenn du jetzt nicht mit deinem Freund zusammen wärst, würdest du dich mal auf diese Frauenbeziehung einlassen? Ja. Ja, ein ganz klares Ja, ne? Ja. Könntest du mir dann vielleicht beantworten, was du bei dieser Frau findest bisher, halt auch so seelisch, platonisch, was du bei deinem Freund nicht findest? Also zum einen verstehen wir uns unheimlich gut und ja, und halt dieses Kribbeln, so wie am Anfang, wenn man verliebt ist halt. Nur denke ich halt auch, so wie du gerade gesagt hast, es wäre genau das gleiche, wenn ein Mann wäre und sowas geht halt auch schnell wieder weg. Und ich weiß nicht, ob ich dafür das alles aufs Spiel setzen will. Du bist ein Jahr mit deinem Freund, wohnt ihr zusammen? Ja. Und wie lange seid ihr generell schon zusammen? Seit anderthalb Jahren. Also ist auch nicht so eine lange Beziehung. Ne? Nee. Wieso seid ihr denn dann, wenn ich das mal fragen darf, nach einem halben Jahr schon zusammengezogen? Weil wir es beide eigentlich wollten. Das ist mir schon klar, dass ihr es wolltet. Aber also es stand, weiß ich nicht, es stand, steht eigentlich fest, dass wir auch eigentlich so zusammenbleiben wollen. Und das ist es ja eben. Du planst also ich kann es mir nicht ohne ihn vorstellen. Sandra, plane jetzt mal mit deinen 19 Jahren noch nicht für die Ewigkeit. Es ist völlig wahnsinnig, wenn du sagst mit 19 Jahren, wir wollen zusammenbleiben. Was weißt du? Du kannst doch nicht darüber etwas sagen, wie du, dass du mit 60 Jahren immer noch mit deinem Freund zusammen sein wirst. Absurd ist das. Dafür bist du viel zu jung. Wenn, dann kannst du höchstens sagen, im Moment liebe ich den und ich will im Moment das Beste daraus machen. Und was übermorgen ist, weiß keiner. Ich würde Folgendes vorschlagen, dass du erstmal auf jeden Fall diese platonische Ebene beibehältst mit deiner Freundin und mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Und wenn es sich weiterentwickelt bei dir, wenn das Bedürfnis immer stärker wird und das Verliebtsein vielleicht auch immer noch größer wird. Muss ich die Konsequenz ziehen? Ja, dann muss die Konsequenz ziehen. Du musst nochmal richtig in dich gehen. Ja. Ich würde jetzt mal ein bisschen mich beobachten an deiner Stelle und mal gucken, wie wohin es geht. Vielleicht levelt sich das ja auch irgendwo ein, aber vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Ich vermute fast nicht, wie du es schilderst. Ich vermute fast, dass es immer stärker wird zu der Frau. Kann das sein? Ich will es dir nicht einreden, aber ich habe so ein Gefühl. Ja. Kann schon sein, klar. Gib dir mal noch einen Monat, zwei Monate Zeit. Ja. Wenn du magst, kannst du nochmal anrufen. Würde mich interessieren. Ja? Alles klar. Alles Gute, Sandra. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. Corinna, 25 Jahre. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo. Ja, Corinna, dein Thema. Ja, also es geht um Folgendes. Ich habe jetzt in dem Sinne nicht eigentlich ein Problem oder eine Geschichte zu erzählen. Ich wollte gerne nur mal deinen Rat, also jetzt als Außenstehende hören. Und zwar geht es um Folgendes. Also ich bin jetzt, wie gesagt, 25 Jahre alt, habe in den letzten Jahren eigentlich immer nur so Scheißbeziehungen hinter mir gehabt. Und jetzt ist es schon seit etwas über anderthalb Jahren, was auch immer drängender wird. Also ich würde gerne ein Kind haben. Und jedenfalls, jetzt ist die letzte Beziehung zu meinem letzten Freund, der ist auch vor 3 Monaten in die Brüche gegangen. Du bist ein Kind, aber du bist kein Mann. Genau, genau. Das ist eigentlich so die Kernaussage. Weil ich habe jetzt wirklich so dermaßen die Schnauze voll, da in irgendeiner Art und Weise ausgenutzt zu werden, sei es finanziell, sei es gefühlsmäßig. Und das ist halt das, was mir in den letzten Jahren immer passiert ist. Noch gehört das allerdings zusammen, ne? Dass man, wenn man ein Kind haben will, wenn eine Frau ein Kind haben will, dass da auch ein Mann dazugehört. Ja, rein biologisch, das ist richtig. Wie denkst du dir das denn jetzt? Auf welchen geistigen Abwegen bist du oder Ideen bist du? Also was ich jetzt, was mein erster Gedanke eigentlich war, wo ich so konkreter über diese ganze Sache nachgedacht habe, war halt Besuch bei der Samenbank, quasi ein Kind per Katalog, so technisch und kalt, wie sich das anhört, war aber im ersten Moment für mich so eine Ideallösung, weil ich gedacht habe, da kann man, also wie gesagt, in diesen Katalogen kann man sich vielleicht gewisse, zumindest äußerliche Merkmale, wo man sagen möchte, ja, das würde gut passen oder sowas heraussuchen. Jetzt hatte ich mich dann allerdings zwischenzeitlich mal erkundigt, mal so ein bisschen hintenrum bei einem Freund, einem Arzt und wie das kassentechnisch auch läuft, ob das die Kasse bezahlt oder ob man das selber tragen muss. Und also die Kasse trägt das nicht und das sind Kosten bis zu 20.000 Mark, ist mir da gesagt worden, die da auf einen zukommen. Und jetzt ist eigentlich so meine konkrete Überlegung, wirklich eine Kontaktanzeige aufzugeben, die wirklich nur auf diese Schwängerung eigentlich drauf hinausgeht. Also ich möchte keinen Vater haben, der, also keinen Vater in dem Sinne, sondern wirklich nur einen Erzeuger. Der braucht sich, ich brauche den hinterher nie wieder zu sehen und ich will kein Geld von dem, will nicht, dass der Verantwortung übernimmt. Corinna, ich muss dich jetzt mal unterbrechen. Ja. Weil es mir eigentlich übergeht im Moment, was du da erzählst. Ja, wieso? Du bist so egoistisch drauf. Du hast den Wahn im Kopf, ich will schwanger werden, ich will ein Kind haben. Ich will ein Kind haben. Ja. und versuchst und denkst jetzt die verrücktesten und blödesten Sachen dir aus, bis hin zur Samenbank, finde ich. Und du denkst überhaupt nicht darüber nach, dass da ein neuer Mensch entsteht, der vielleicht verdammt nochmal auch ein Recht hat auf einen Vater, auf eine Familie vielleicht, auf eine Beziehung auch zu seinem Erzeuger. Warum mit deinen nur 25 Jahren bist du denn so besessen? Ja, wenn du jetzt 35 wärst, dann könntest du denken, naja, vielleicht ist es jetzt ja soweit. Aber lass dir doch noch Zeit. Und wenn du bisher miese Erfahrungen mit Männern gemacht hast, es werden auch andere Erfahrungen kommen. Und wenn du mit 32 ein Kind kriegst, in einer tollen Beziehung, es gibt nichts Schöneres auf der Welt, als in einer Familie aufzuwachsen, wo Vater und Mutter sich wirklich lieben. Gut, das kann sein. Also wie gesagt, ich selber bin jetzt auch mit meiner Mutter alleine aufgewachsen. Mhm. Und ich muss eigentlich sagen, es lag vielleicht halt auch in dem, ich habe meinen Vater später kennengelernt mit 16. Und ich kann eigentlich nicht behaupten, dass ich irgendwas vermisst hätte jetzt an Liebe oder Zuneigung oder sonst irgendwelchen Sachen, die man so einem Kind bieten kann. Mhm. Und ich bin mir schon über die Konsequenzen bewusst, dass da halt wirklich ein neuer Mensch entsteht, der wirklich alles, der auch alles von mir haben kann in dem Moment. Mhm. Und es ist halt einfach so, das, was du eben gesagt hast, so wegen mit 25 und warte doch noch, das ist eigentlich so das, was ich auch im Freundeskreis meistens zu hören bekomme. Und wie gesagt, meine Mutter, die hat eigentlich jetzt auch, sag ich mal, ihren, in Anführungszeichen, Mann fürs Leben mit Ende 40 jetzt gefunden. Mhm. Also wo sie jetzt auch, wo die beiden ganz sicher sind, das ist es. Und ich will nicht sagen, dass ich da Angst davor hätte, aber es ist ja immerhin, gerade heutzutage, wo dann wirklich so feste Beziehungen eigentlich später stattfinden. Nee, das kann man auch nicht so verallgemeinern. Es gibt auch wunderbare, wunderbar große Liebesbeziehungen in deinem Alter. Also das kann man, ich finde, dass man einfach damit sehr viel Verantwortung rangehen sollte und nicht auf Biegen und Brechen so etwas in die Welt stampfen sollte. Es geht nicht um die Anschaffung einer neuen Wohnzimmergarnitur, es geht um einen Mensch. Ja, sicher, das ist. Warum bist du denn so besessen darauf, das jetzt schon zu haben zu wollen? Ich kann es eigentlich so konkret gegründet nicht sagen. Also ich denke mal, es liegt so hauptsächlich daran, also ich bin schon immer mit Kindern in jeder Art und Weise zusammen gewesen. Mhm. Das kann auch sein, ich gebe das auch ganz offen zu, dass ich mich da vielleicht inzwischen auch in so eine Idee vielleicht hineingesteigert habe. So klingt mir das, ja. So klingt mir das. Ja, weil inzwischen ist es halt so, schon im Freundeskreis, seitdem ich halt gerade mal so an die engsten Freunde mich dann halt gewandt habe und so, was haltet ihr davon, dass die mich wirklich schon teilweise ein bisschen aufziehen und hänseln. Ich weiß nicht, Lindenstraße ist ein Begriff hier. Ja, allerdings. Da ist ja auch diese eine Figur, diese Valerie, die ja auch so diesen ganz furchtbaren Kindern, wo ich dann in dieser Serie jetzt gesehen habe, auch gesagt habe, die übertreibt, die spinnt völlig. Mhm. Und wo ich dann halt schon nicht mehr, teilweise schon von meinen Freunden nicht mehr mit Corinna angesprochen werde, sondern nach, guck mal, da kommt Valerie. Mhm. Ja, also wirklich, weil ich das halt auch mal geäußert habe. Mhm. Aber ich möchte das halt gerne jetzt, weil jetzt im Moment bin ich in der Situation, wo ich sagen kann, ich bin finanziell abgesichert durch meinen Beruf auch. Das bist du sicher in 5 Jahren auch noch. Ja, ich hab mir was aufgebaut und jetzt wäre so für mich der ideale Zeitpunkt. Ja, aber es kann man ja eben nicht immer so konzipieren, wirklich, das wird jetzt so, dass wir so sagen, ja, es ist jetzt der ideale Zeitpunkt, ich kann mir jetzt ein Haus bauen. Oder so. Es klingt so materiell. Jetzt will ich ein Kind haben. Ich kaufe mir jetzt ein Kind. Das ist ja fast sowas wie mit der Samenbank. Und das finde ich nie in Ordnung. Da habe ich habe zu viel Respekt da auch vor dem Leben, was da entsteht. Ja, natürlich, das habe ich auch. Und es tut mir auch leid, wenn das jetzt so kalt rüberkommt. Aber es ist wirklich ein langgewachsener, also das ist jetzt nicht nur so eine fixe Idee, so von wegen, ach, die Kerle, die können mich jetzt alle, ich will jetzt was Eigenes, ich will ein Kind. Mhm. Also da kann ich mir genauso gut eine neue, wie du vorhin schon gesagt hast, eine Wohnzimmer einzukaufen. Das ist wirklich ein Wunsch, der über lange Zeit gewachsen ist und sich auch immer mehr gefestigt hat. Ist ja auch gar nichts gegen einzuwenden. Aber du bist erst 25 Jahre alt. Und ich finde, es gibt überhaupt kein Gegenargument dagegen, wenn ich jetzt sagen würde, wartet, guck doch mal, lass dir doch noch 2-3 Jahre Zeit und lass mal das Leben erstmal, lass das Leben es entscheiden. Vielleicht lernst du in absehbarer Zeit einen wunderbaren Mann kennen. Und die Freude dann an diesem Kind und an dieser kleinen Familie wird vielleicht noch viel größer, als wenn du alleine bist mit dem Kind. Auch wenn du andere persönliche Erfahrungen gemacht hast. Du kennst das andere ja noch gar nicht, wie schön das sein kann. Ja gut, kann vielleicht auch sein, dass diese Vorgeschichte da halt, ich mich deshalb so ein bisschen drauf versteift habe. Das ist schon möglich, wie gesagt. Also und ich finde das mit dieser Kontaktanzeige auch wirklich völlig hirnig. Also ist überhaupt nicht mein Geschmack und mein Ding und ich finde es nicht gut. Also du wolltest ja meine Meinung hören, ne? Ich sag's dir jetzt ganz... Ja, das Ding, also habe ich auch angerufen. Ich meine, ich wollte jetzt nicht von dir hören, super tolle Idee oder sowas, sondern halt wirklich die ehrliche Meinung, weil ich war der Meinung, eine neutrale Person, die du jetzt in dem Moment darstellst, das vielleicht von einer ganz anderen Warte aus sehen oder auch vielleicht nochmal andere Argumente auch dagegen bringen könnte. Und von daher finde ich es eigentlich schon ganz in Ordnung, was du sagst. Ich glaube, dass auch von den Argumenten das jetzt ausgetauscht ist. Und du wolltest das ja nur erfahren von mir und hören. Nun lass es mal wirken. Mal sehen, was es bewirkt vielleicht, was ich gesagt habe. Ich hoffe, dass du richtig entscheidest, was immer das noch sein mag. Ich hoffe auch. Meine Liebe, alles Gute. Alles klar. Tschüss, Corinna. Tschüss. Sascha, diese Woche haben wir ganz viele Menschen am Telefon, die Sascha heißen. Ich mag das nämlich immer, wenn ich Tschüss, Sascha sage, komme ich immer ins Stottern. Tschüss, Sascha. Sascha, 27 Jahre, hallo. Ja, hi. Und zwar ging es ja darum, um den Peter. Ja, mit dem, der da plötzlich eingeschlafen ist, ja. Genau. Also ich komme aus der Nähe von Frankfurt und also ich habe das schon häufiger mitgekriegt, dass irgendwelche Leute halt mit Chloroform ausgenockt worden sind. Mhm. Wie macht man das? Also er saß ja nun in der Bar und ja, hat nichts bemerkt. Ja, genau. Das ist halt so eine Flüssigkeit, die wird auf den Watteborsch getropft und wird demjenigen von hinten dann unter die Nase gehalten. Ja, aber daran muss man sich doch erinnern, an die Sekunde des unter die Nase haltens. Nur daran. Nee, weil du hast nach dem Ding hast du echt eine Gedächtnislücke. Also du weißt eigentlich gar nichts mehr, was da gewesen ist. Also du kriegst da gar nichts mehr mit. Hast du das selbst erlebt, wo du es so genau schilderst? Nee, ich bin Altenpfleger und ich habe halt in der Klinik mit den Sachen zu tun gehabt, also mit Anästhetika und so. Das ist halt ein hochpotentes Anästhetikum, also was halt wirklich schlagartig wirkt. Und man kann sich nicht an den Vorgang des Betäubens erinnern? Nee, absolut nicht. Also es ist auch in Amerika ist es auch schon angewandt worden für Vergewaltigungen und so. Also, das ist ja grauselig, ne? Das ist ein ganz übles Zeug, also das wird dir halt unter die Nase gehalten und innerhalb von Sekunden bist du halt ausgenockt und kannst dich wirklich an gar nichts mehr erinnern. Würde das, der Peter hat ja vorhin erzählt, dass er sich auch so ganz bräsig gefühlt hat danach. Ja, ja, klar. Würde das dann auch erklären, ne? So richtig durch den Wind halt, also so völlig matt halt dann danach. Und ich denke mal, er war auch verwirrt, also typisch hat er ja gesagt, also eine halbe Stunde danach hat er ja noch nicht gepeilt, wo er ist. Komisch war nur wirklich, dass er in einer anderen Bahn war, ne? Kann das sein, dass er zwischendurch mal irgendwie ein bisschen wach wurde und irgendwie von Sinnen irgendwo hin eingestiegen ist, woran er sich auch nicht mehr erinnern kann hinterher? Also möglich ist es, klar. Also du bist halt wirklich wie benebelt, also es ist schlimmer als K.O.-Tropfen eigentlich im Endeffekt. Da gibt es, das ist im Prinzip schauderhaft, was du da erzählst, das heißt, da kann man ja nicht vorbeugen oder sich wehren, ne? Nee, kann man nicht. Also wenn man das Ding unter der Nase hat, ist es eigentlich schon rum. Auch ganz schwer, das dann für die Polizei in irgendeiner Weise zu rekonstruieren. Es sei denn, es haben irgendwelche anderen Leute beobachtet. Ne? Ja. Also es ist eigentlich auch gar nicht nachzuweisen. Also das ist ja weder im Blut dann noch sonst irgendwo. Das geht ja durch die Atemwege und wirkt dann direkt aufs Zentrum im Hirn. Wäre vielleicht eine Erklärung für den Peter. Wäre noch eine nicht befriedigende, aber eine Erklärung, wie es hätte vielleicht passiert sein können. Ne? Ja. Ja. Sascha, danke für deinen Anruf. Ja, ich habe noch ein anderes Ding. Nee, sag mal, die Sendung ist zu Ende gleich. Nur Stichwort. Nee, weil es geht halt um einen Kumpel von mir. Ja? Das wollte ich halt auch noch loswerden. Der ist momentan total auf Drogen. Sascha, das können wir jetzt nicht vertiefen. Ja, schade eigentlich. Halt, ich mache einen Vorschlag. Wir unterhalten uns Montagnacht nochmal. Geht das? Ja, klar. Rufen wir dich nochmal an, alles klar? Also Montag bin ich an der Arbeit, ja, auf jeden Fall. Okay, das kannst du gleich mit meinen Kollegen noch abklären, wann und wo wir dich am besten erreichen. Und kriege ich auch ein Autogramm von dir? Ja, Christian auch. Alles klar. Tschüss. Okay, danke, tschüss. Tschüss, Sascha. So, ihr Lieben, das war's für diese Woche. Schon wieder ist eine Domian-Woche jetzt nach unserer Sommerpause vorbei. Dankeschön an mein Team. Danke an Gerald Baas, Wolfram Spikowski, Peter Donaisky, Anne Buchholz, Tim Stienauer, Heike Schmidt und Jan Hölz. Und unsere Themen nächste Woche, die lauten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, da hätte ich am liebsten getötet. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, in mir täuschen sich alle. Ich wünsche euch ein sehr schönes Wochenende. Freue mich auf die Nacht von Montag auf Dienstag, wieder dann mit einer offenen Talkradio-Show. Schönes Wochenende. Ciao.